Kapitel 7 – Die Mafia im neuen Jahrtausend. Gigantes Verurteilung war sicherlich nicht der letzte Schlag, den das FBI den Genoveses versetzen konnte. Von den späten 90er Jahren bis ins neue Jahrtausend hinein schien es, als ob die einst so erfolgreiche Mafia-Familie einem nicht enden wollenden Ansturm von Anklagen und Verurteilungen ausgesetzt war. Die Genoveses waren nun zerrüttet, ungeordnet und standen vor der Aufgabe, sich neu strukturieren zu müssen, nachdem ihre Führungsstruktur zerbrochen war. Trotz allem blieben die Genoveses bestehen und sind auch heute noch aktiv. The Chin im Gefängnis. Die Mafia, insbesondere die Genovese-Familie, wurde immer wieder von Bossen aus dem Gefängnis herausgeleitet. In der Regel besuchten sogenannte Läufer den inhaftierten Boss und gaben Informationen, Befehle und Empfehlungen an den Acting-Boss oder in manchen Fällen auch an eine Art Gremium weiter. Sowohl Vito Genovese als auch Lucky Luciano hatten das so gehandhabt. In früheren Jahrzehnten war es für eine Mafia-Familie relativ einfach gewesen, unter einem inhaftierten Boss weiterzuarbeiten. Die Haftbedingungen waren nachsichtiger gegenüber dem organisierten Verbrechen und es war in der Regel auch recht einfach gewesen, die richtigen Leute zu bestechen, um sich einen gewissen Spielraum verschaffen zu können. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Szene aus Martin Scorseses Film Goodfellas, in der Henry Hill und Co. erst ins Gefängnis kommen, wo sie wie Könige leben, ihre Zeit genießen und geduldig auf ihre Entlassung warten. Diese Darstellung war sicherlich übertrieben, aber nicht gänzlich frei erfunden gewesen. Vielleicht war Gigante einfach ein Opfer seiner Zeit. Er wurde Boss in einer Ära immer stärker werdenden staatlichen Drucks und als er schließlich ins Gefängnis kam, wurde es sogar noch schlimmer. Die Führung der Familie hinter Gittern fortzusetzen, sollte sich für Gigante in den späten 90ern und frühen 2000ern als echte Herausforderung entpuppen. Inhaftierte Gangster wurden bei ihren Kontakten mit Fremden nun streng überwacht, und so war es für viele nicht länger möglich, Nachrichten zu übermitteln. Und wenn sie es doch versuchten, landeten ihre Läufer oft ebenfalls im Gefängnis. Gigante schaffte es jedoch trotzdem, die Familie über seinen Sohn Andrew Gigante im Auge zu behalten und mit ihr in Kontakt zu bleiben. Das ging etwa 5 Jahre lang so, bis die Kommandostruktur der Genoveses einen weiteren schweren Schlag erleiden musste. Viele von Gigantes engsten Vertrauten waren inzwischen entweder inhaftiert oder ermordet worden und so manch bewährter, aber alternder Oldtimer litt unter gesundheitlichen Komplikationen. Da der Boss nicht mehr kommunizieren konnte und seine vertrauenswürdigsten Leute verloren gegangen waren, befand sich die Mafia-Familie Genovese nun in einer veritablen Krise. Im Jahr 2002 wurde Gigante ein weiteres Mal wegen krimineller Handlungen aus dem Gefängnis heraus angeklagt. Neben ihm wurde auch sein Sohn Andrew belangt, denn die Regierung hatte herausgefunden, dass Gigante die Genoveses immer noch vom Gefängnis aus leitete. Eine weitere Farce von Gigante wurde nun aufgedeckt und zu allem Überfluss war Gigante nun auch noch dafür verantwortlich, dass seinem eigenen Sohn eine jahrzehntelange Haftstrafe drohte. Da es für den Boss nun alles andere als gut aussah, beschloss er, seine Schuld zuzugeben. Er beichtete den Staatsanwälten vieles von dem, was diese über seine Verbrechen hören wollten, um einen Deal auszuhandeln. Es war zwar schon lange bekannt gewesen, dass Mafiosi für die Regierung auspacken, sobald eine Verurteilung droht, aber dass der Boss einer Familie mit der Regierung kooperierte, verursachte Schockwellen ganz neuen Ausmaßes. Selbst Genovese Frontboss Salerno, der lebenslang ins Gefängnis gewandert war, um Gigante decken zu können, hatte die Omerta nicht gebrochen. Es ist wahrscheinlich, dass Gigante, als er den Zugang zu jener Familie verloren hatte, die er seit 1981 geleitet hatte, das Gefühl bekam, nichts mehr zu verlieren zu haben. Ein Teil des Deals, den Gigante nun mit der Regierung schloss, bestand darin, dass sein an den Familiengeschäften beteiligter Sohn nicht ins Gefängnis würde gehen müssen. Andrew wurde zwar trotzdem verurteilt, aber sein Strafmaß hatte nur einen Bruchteil dessen, was ohne Gigantes Kooperation zu erwarten gewesen wäre. Vor der Verhandlung hatte Gigante jene Beweise offenbart, welche die Staatsanwaltschaft dem Gericht vorlegen wollte. Tonbandaufzeichnungen. Die Tonbänder zeigten einen Vincent Gigante, der durchaus in der Lage war, klar zu sprechen und zu denken. Jetzt war die Staatsanwaltschaft nicht länger auf Zeugen aus den Reihen der Mafiosi angewiesen und hielt den unstrittigen Beweis in den Händen. Nachdem sich Gigante zum Wohle der Familie für die verbleibenden Jahre seines Lebens schuldig bekannt hatte, ließ er die Maskerade fallen. Die Welt wusste nun, dass sein bizarres Verhalten eine ausgeklügelte, jahrelange Farce gewesen war. Gigante blieb Berichten zufolge ruhig, gefasst und zuversichtlich, während er nach seinem Outing weiterhin im Gefängnis einsaß. Im Winter 2005 starb Vincent Gigante im Alter von 77 Jahren im Gefängniskrankenhaus. Während der meisten Zeit, in der Gigante inhaftiert war, fungierte Matty Ianiello als Acting-Boss. Zwischen Gigantes beiden Verurteilungen war die Familie geschwächt und reif für die Zerschlagung. Mike D'Urso, ein Verbündeter der Familie, wurde kurz darauf zum Kronzeugen und etwa zur gleichen Zeit wurde eine der Capo-Crews von einem Undercover-Agenten infiltriert. Die Bemühungen der beiden Maulwürfe führten schließlich zur Verurteilung mehrerer Genovese-Drahtzieher und Dutzender Soldaten und Verbündete der Familie. Nun war nicht nur die Führungsstruktur der Familie zerrüttet, sondern auch viele der Fußsoldaten, die das Rückgrat der Organisation gebildet hatten, wurden eingesperrt. Das wohl bekannteste Verbrechen, das ihnen zur Last gelegt wurde, war der Versuch, Millionen von Dollar aus einem Kreditinstitut der Zeitung New York Times abzuzweigen. Eine Zeit lang hatte Ianiello einen Prostitutionsring in New York kontrolliert und war in Erpressungsdelikten im Zusammenhang mit einer Busfahrergewerkschaft verwickelt gewesen. Doch zum Zeitpunkt von Gigantes Tod ging auch Ianiellos Zeit zu Ende. In einem Zeitraum von 11 Monaten zwischen 2005 und 2006 wurde Ianiello zweimal angeklagt, einmal in New York und einmal in Connecticut. Die Anklage in Connecticut bezog sich auf seine Beteiligung an der Erpressung von Kontrakten der Müllabfuhr, einem Markt, der in Großstädten zu einem festen Bestandteil der Mafia geworden war. Da es um die Gesundheit des Acting-Bosses schlecht bestellt war, wurde er vor Gericht geschont. Er bekannte sich in beiden Fällen schuldig und verbüßte 2 Jahre in einem Bundesgefängnis in North Carolina, bevor er im Sommer 2012 in seinem New Yorker Haus verstarb. Nachdem Gigante, der offizielle Boss, ebenfalls verstorben war und Ianiello nach seiner Anklage abgedankt hatte, wurde Daniel Leo, sein richtiger Nachname lautet möglicherweise Leonetti, ein ehemaliger Capo, zum neuen Boss. Es schien, als würde sich die Genovese-Familie wieder um eine starke Führungsstruktur herum gruppieren, aber in Wirklichkeit hatte die Familie keine beeindruckende zentrale Figur mehr, die sowohl verankert als auch renommiert gewesen war. Leo wurde bald darauf zusammen mit mehreren anderen Genovese-Gangstern wegen Kreditwucher verurteilt. Am Ende verbüßte er nur 5 Jahre davon, aber nachdem er 2013 entlassen wurde, war seine Position als Boss wahrscheinlich schon wieder neu besetzt worden, was jedoch nicht ganz klar erwiesen ist. Im Jahr 2010 wurde der Neffe des Bosses, Joe Leo, wegen der gleichen Vorwürfe wie Daniel Leo verurteilt. Joe hatte Daniel dabei geholfen, seine New Yorker Glücksspiel- und Kreditgeschäfte zu betreiben. Vieles an Leos Geschichte ist nicht zweifelsfrei klar. Es ist bekannt, dass er einst Mitglied der Purple Gang in East Harlem gewesen war, einer relativ lose strukturierten Drogengang. Diese Gang war die meiste Zeit ihrer Geschichte nur vage mit wirklichen Mafiastrukturen verbunden, entwickelte aber schließlich eine enge Verbindung zu den Genoveses, vor allem unter der Herrschaft von The Chin Gigante. Leos Aufstieg verlief ziemlich kometenhaft. Er stieg von einem Verbündeten bis zum Capo und schließlich zum Chef der gesamten Organisation auf. Unabhängig von seiner Geschichte kann man mit Sicherheit sagen, dass sowohl Daniel Leo als auch Joe Leo in den Überlieferungen aus den Reihen der Mafia keine Rolle spielen. Darauf werden wir gleich aber noch näher eingehen. Zu diesem Zeitpunkt war klar geworden, dass niemand in der Mafia-Hierarchie auch nur annähernd länger sicher war. Jeder, von den einfachen Associates bis hin zu den Bossen, wurde strafrechtlich verfolgt. In dieser Zeit wurden die Reihen der Genovese-Familie erheblich dezimiert und auch ihre Reputation als einflussreiche Mafia-Familie ist seitdem in Frage gestellt. Was das italo-amerikanische organisierte Verbrechen generell angeht, so ist es sicherlich nach wie vor ein Faktor, aber trotz allem ist die Mafia heute nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Mafia ist zu einer Organisation geworden, die sich scheinbar nicht mehr an die alten Prinzipien der Omerta hält und die bei drohenden Gefängnisstrafen nur zu gerne überläuft. Vielleicht war es Lucky Luciano, also jener Mann, der dafür bekannt war, die italo-amerikanische Mafia fernab alter Tradition zu amerikanisieren, der diesen Trend einst in Gang gesetzt hatte. Vielleicht war aber auch einfach der Druck, den die immer gewiefteren und entschlosseneren Behörden ausübten, für den Niedergang ursächlich. Unabhängig von der Ursache ist die italoamerikanische Mafia heute schlicht nicht länger die glanzvolle, weltweit aufsehenerregende Organisation, die sie über Jahrzehnte hinweg gewesen war. Die Mafia-Familie Genovese der Gegenwart. Die Genovese-Familie ist heute, vielleicht aufgrund des Vermächtnisses und der Praktiken von Vincent Gigante, die geheimnisvollste und mysteriöseste aller italoamerikanischen Verbrecherfamilien. Seit den späten 2000er und frühen 2010er Jahren ist ein Großteil ihrer aktuellen Struktur unklar. Es wird angenommen, dass die Genoveses Maßnahmen ergriffen haben, um sowohl ihre Relevanz als auch ihre Anonymität zu wahren. Während der Herrschaft von Gigante war es notwendig geworden, das System der Frontbosses zu reformieren. Gigante brauchte jemanden, der seine Aufgaben in der Mafia übernahm, während er sich in seinem Haus verstecken konnte. Diese Personen wurden als Streetboss bekannt, also Männer, die ihr Ohr am Puls der Straße hatten, während der Boss sich vor neugierigen Blicken verborgen hielt. Das harte Durchgreifen gegen das organisierte Verbrechen, das in den 90er und frühen 2000er Jahren stattfand, wurde in den letzten Jahren fortgesetzt. Ausgerechnet die Verwicklung der Mafia in die Müllentsorgung sollte hierbei der Knackpunkt werden. Im Jahr 2013 wurde erneut eine große Anzahl von Genovese-Verbündeten und Mitgliedern wegen krimineller Machenschaften in der Abfallwirtschaft angeklagt. Viele kooperierten einfach mit den Staatsanwälten, wie es zu diesem Zeitpunkt bereits üblich geworden war. Die Omerta war inzwischen nur noch eine traditionelle Gepflogenheit, denn eiserne Regel geworden. Im weiteren Verlaufe des Jahrzehnts wurden weitere umfangreiche Verhaftungen und Anklagen initiiert, vor allem im Rahmen einer großen NYPD-Ermittlung bezüglich Kreditwucher im Herbst 2017. Angesichts der vielen Verurteilungen auf hoher und niedriger Ebene und der Tatsache, dass es nicht einmal annähernd so etwas wie einen Capo di tutti capi gab, schien die Struktur der Genoveses unwiederbringlich zerstört zu sein. Die Bosse genossen fortan nicht mehr den Respekt der Masse, wie es ihre Vorgänger von den 20er bis zu den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts getan hatten, und die Popularität war erst recht dahin. Eine Erklärung scheint für all das wahrscheinlich. Nachdem die Regierung in den 80er und 90er Jahren alle Ressourcen auf die Mafia losgelassen hatte, indem sie der Führung direkt an die Gurgel gegangen war, wurden viele Mafiosi der alten Schule, für die die Omerta noch eine gewisse Bedeutung gehabt hatte, wenn auch nur aus Sentimentalität oder Nostalgie wegen, aus der Mafia beseitigt. Das hatte zur Folge, dass viele der höchsten Positionen innerhalb relativ kurzer Zeit unbesetzt blieben. Ein derartiger Exodus war beispiellos, und die Reihen der Familien waren nicht darauf vorbereitet. Das bedeutete auch, dass fortan schneller befördert wurde, um diese wichtigen vakanten Positionen neu besetzen zu können. Schneller, als es die Traditionen der Mafia normalerweise vorschreiben würden. Männer, die plötzlich Capo, Unterboss oder Boss wurden, waren schlicht nicht so erfahren wie ihre Vorgänger. Da sie sich in der Mafia-Welt die Zähne ausbissen, während ihre potenziellen Mentoren hinter Gittern saßen, sahen viele dieser Gangster es als normal an, verhaftet zu werden und als Zeugen auszusagen. Paranoia schien nun zur vorherrschenden Eigenschaft der höheren Hierarchieebenen innerhalb der Mafia geworden zu sein, und Vincent Gigantes groteske Marotten hatten damit die Zukunft der Genovese-Familie eingeläutet. Da sowohl die Führungspositionen als auch die niedrigeren Ränge der Mafia für junge Gangster weniger attraktiv geworden waren als je zuvor, kam es zu ernsthaftem Mitgliederschwund. Das Ergebnis war eine Lockerung der traditionellen Mafia-Aufnahmevoraussetzungen. Erinnere dich in diesem Zusammenhang nur einmal an die frühen Jahre der Genoveses, an die Zeit von Luciano, Masseria und an den Castellammarese-Krieg. Zu dieser Zeit hatte der auf dem alten Erbe basierende Traditionalismus immer noch hohes Gewicht, obwohl Luciano bereit gewesen war, mit Nicht-Italienern zusammenzuarbeiten. Um jedoch ein Made Man werden zu dürfen, musste man italienischer Abstammung sein, manchmal sogar sizilianischer Abstammung, obwohl Vito Genovese dabei eine offensichtliche Ausnahme war. Im Laufe der Zeit wurde dies abgeschwächt und nur noch die Abstammung des Vaters war entscheidend, um aufgenommen zu werden. Heutzutage wird angesichts des Mangels an aufstrebenden Gangstern davon ausgegangen, dass es wohl ausreicht, dass ein Elternteil teilweise italienischer Abstammung ist, um in die Reihen der Familie aufgenommen zu werden. Das Bestreben danach, relevant zu bleiben, hat verzweifelte Zustände erreicht. Die Mafia ist heute auch weniger offen erkennbar als je zuvor. Vorbei sind die Zeiten, in denen Mafiosi in der Nähe von Geschäften in aller Öffentlichkeit herumhingen und an Straßenecken mit anderen angesehenen Gangstern plauderten und scherzten. Die sogenannten Mafiosi führen ein Leben im Verborgenen und jede Form von Popularität ist ein Grund zur Sorge geworden. Von der Mafia angeordnete Morde, die früher ein fester Bestandteil der internen und externen Machtkämpfe waren, sind heute selten geworden. Dank moderner forensischer Techniken und der Erstellung von DNA-Profilen können Mafia-Familien ihre Rivalen kaum noch ohne Rücksicht auf rechtliche Konsequenzen ausschalten. Das Festhalten an strikter Geheimhaltung scheint eines der wenigen Dinge zu sein, die Genovese-Familie an ihr Fortbestehen binden. Es wird angenommen, dass die Identität des wahren Bosses, der das Sagen hat, vor allen geheim gehalten wird, außer vor den obersten Made-Men der Genoveses. Unbestätigten Spekulationen zufolge wird angenommen, dass ein Mann namens Liborio Bellomo derzeit zumindest als Streetboss der Genoveses fungiert. Dieser Wandel innerhalb der italoamerikanischen Mafia hat weitreichende Spuren hinterlassen und der Reiz, sich einer Mafia-Crew anzuschließen, hat stark gelitten. Für viele potenzielle Mafiosi schien eine Anklage unausweichlich zu sein und das wirkte abschreckend auf potenzielle neue Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder der Familie schrumpfte kontinuierlich und obendrein war die Position des Bosses immer weniger attraktiv geworden. In früheren Jahrzehnten war der Titel des Bosses noch etwas gewesen, für das man einen Mord beging. Dieser Titel war etwas, für das es sich lohnte, Intrigen und Komplotte zu schmieden. Er war begehrt. Heute wird der Titel wahrscheinlich nur noch als Last und Quell der Paranoia angesehen. Bosse genießen nicht länger jenen Respekt, der legendären Anführern wie Morello, Luciano und Vito Genovese zuteil geworden war. Heute kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Made Men ihr Schweigen wahren. Laut dem berühmten Mafia-Museum in Las Vegas war Vincent Gigante der letzte in der Ära der berühmt-berüchtigten großen Bosse. Ianiello und Leo würden nie zu bekannten Namen heranwachsen können, ebenso wenig wie deren Nachfolger. Eines der ersten Statements, die Tony in Die Sopranos abgibt, treffen auf die allgemeine Stimmung der Mafia-Bosse von heute zu. Es ist gut, wenn man von Anfang an dabei ist. Dafür bin ich zu spät dran, ich weiß. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich ganz am Ende eingestiegen wäre. Das Beste ist vorüber.